Abschnitt 46 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Faschingskostüme. Eng aneinandergehängt füllen Maskenkostüme vier weitläufige Stockwerke des Hauses. Nicht weniger als 60.000 Kostüme samt ihrem Zubehör. Fast zwei Armeekorps könnte man hier ausrüsten, aber es wären, weiß Gott, zwei recht närrische Korps. Züge in Toga mit goldgeschmücktem Helm und Rossschweif, Kompanien im Gewande spanischer Granden, in großkarierten Gigerl-Anzügen mit grellrotem Satinbesatz, Schnabelschuhen und Riesenmonokeln, in Damenkleidern für Herren, in roten Fracks der Parfumsreiter, in Jockeyblusen, in der Tracht der Skolaren und der Gilden. Die Bataillone und Regimenter der Schlierseer, der Allgäuer, der Starnberger und der Tegernseer würden den Ruhm von Defreggers letztem Aufgebot verdunkeln. Es gäbe ganze Brigaden und Divisionen von Pierrots mit grotesken Bummeln, von Schalksnarren mit gesprenkelten Wemsern und schwarz-rot geteilten Schamhosen über chromgelben Trikots, klingenden Schellen an der züngelnden Mütze, von Prinzen Karneval in seidengestickter Buntheit mit Puffärmeln, Pelerine und Federbarett, von Kasperlen Larifari, von italienischen Pantaloni mit rotem Janker und olivgrüner Weste, von Harlekinen mit schreienden Romben und dem Hahnenkamm. Es wäre eine Armee von unbesiegbarer Heiterkeit. Neben diesen unkriegerischen Gestalten könnten Truppen gestellt werden, die in alten Feldzügen erprobt wurden. Schilsche Reiter, Zietenhusaren, Lützower Jäger, Pappenheimer Kürassiere. Ein ganzer Saal birgt Waffen und Rüstungen aus dem Dreißigjährigen Krieg, ein anderer aus dem Siebenjährigen, ein dritter aus den Freiheitskriegen. Viele dieser so beliebten, Klammer auf, auch München liegt in Deutschland, Klammer zu, militärischen Faschingskostüme sind echt. Sie sind blutig ernste Uniformen gewesen und müssten, wenn sie denken könnten, im freundlichen Scharmützel von Coriandoli und Konfetti an den tödlichen Feuerregen der Kugeln und Granaten von einst denken. In manche dieser Hosen hat mancher der Helden gemacht, dessen Name ruhmreich durch die vaterländische Geschichte geht. Ob es alte Monturen oder postume Kopien sind, historisch getreu ist eines wie das andere. Denn selbst im Fasching hält man, Klammer auf, auch München liegt in Deutschland, Klammer zu, auf Stilechtheit. Professoren der Geschichte, Historien, Schlachten und Genremaler haben kontrolliert, ob streng nach ihren Entwürfen und Angaben geschneidert wurde. Von Piloti über Kaul und Lennbach bis zu den Expressionisten gab es wenige Maler, die nicht gelegentlich Kostüme gezeichnet hätten. Und die von den alten Meistern geschaffenen Gewandungen kommen nun den heutigen zugute. Zu irgendeinem historischen Gemälde sucht man für das Modell einen Überwurf aus, den ein längst toter Maler geschaffen. Jatagans, Schwerter aus Hellas und Rom, Damaszenerklingen, Stiletts, Pallasche, Pistolen, Hirschfänger, Perlmutterdegen, Hellebarden, Armbrüste und Köcher, aus Museen und Waffensammlungen entstanden, rufen den Eindruck eines Zeughauses hervor und an der Wand hängen Karabiner schwer, richtig gehende Gewehre. Bei Regimentsjubiläen schießen ganze Kompanien aus diesen Hinterladern und Feuersteinzündern genauso gut und schlecht, wie man daraus Anno Tobak schoss. Ein Kurschmied waltet seines Amtes und schützt Sporen, Zaumzeug, Lauf, Hahn und Kolbenschuh mit Sorgfalt und Waffenfett vor Rost und Waffenschiebern. Ein zweiter wirkt in der Rüstkammer eifrig am Schmiedeherd. Beinschienen der Gladiatoren und deren Schilder, die Panzerhemden, Harnische und Visiere der Ritter werden hieb-, stich- und kugelfest fabriziert und repariert, auf dass ihr Träger zum nächsten Kreuzzug oder Turnier richtig gewappnet sei. Schabracken und Trompetentücher bedürfen eigener Künstler ihres Faches. Viele Originalstücke sind in der Sammlung. Der Purpurmantel zum Beispiel, in dem sich an festlichen Tagen der Doge von Venedig dem Volke auf der Piazzetta zeigte, dann die walachische Nationaltracht, die die Königin von Rumänien als Kronprinzessin trug, und mexikanische Generalsuniformen, in denen Freunde des Kaisers Maximilian ihm aus Wien nachreisen sollten. Verschnürte Studentenflause hängen hier ausrangiert beim Kostümverleiher und knistern sich etwas von der alten Burschenherrlichkeit. Gewebte Lyoner Brokate, Applikationsstickereien und Spitzen aus Valenciennes, der Heimatstadt Watteaus. Silberne und perlmutterbesäte Fantasiekostüme, Nixen, Feen, Faune und andere Ausgeburten der Bilder Böcklins und Stucks. Bis zu 2000 Mark steigen manchmal die Herstellungskosten eines Gewandes und die Leihgebühren pro Nacht bewegen sich von 4 Mark bis 250 Mark. Ein Betrag, den gerade die Lustigsten aus der Münchner Faschingsgemeinde vielleicht noch nie beisammen gesehen haben. Fast alle großen Festzüge werden von der Münchner Maskenschneiderei adjustiert, die vor einem halben Jahrhundert ein ehemaliger Ballettmeister als Werkstätte für seine Tanzschule eingerichtet hat. Aber nicht bloß Feldzüge und Festzüge könnte man von hier ausrüsten, auch ganze Karawanen mit waschechten Beduinen, richtig schaukelnden Kamelen und karikiert karierten Engländern, die nach Fowling Bulls suchen. Ganze Expeditionen von Cowboys, Rough Riders, Scouts, Farmern und Trappern gegen wilde Indianerhorden und wilde Indianerhorden gegen solche Expeditionen. Klammer auf. Mokassins, Skalpe, Adlerfedern, Lassos, Kalumets, Tomahawks und die übrigen Schikanen des wilden Westens sind vollzählig vorhanden. Hau, Klammer zu. Karl Mohr könnte heute mittels Postkarte seine Räuberbande romantisch ekipieren lassen. Es ist unerfindlich, warum Hagenbeck zur Komplettierung seiner Tierbestände nicht von hier Leoparden, Tiger, Löwen, Hyänen, Wölfe und andere zahme Haustiere bezieht. Eine ganze ländliche Hochzeit mit Musik, Bürgermeister, Brautpaar, Hochzeitsladern, Pfarrer, Dorfgendarmen, Wiege und gültiger Fee kann im Falle dringenden Bedarfs telegrafisch bestellt werden. Ebenso ein Jahrmarkt mit allen möglichen Schaustellungen. Schwindlig wird man beim Rundgang, die erdkundlichen Begriffe gehen in Fransen, die geschichtlichen ebenso. Kosaken hängen zwischen Chinesen und Savoyarden. Der Karton mit den hellenistischen Petersoi ist neben die Schachtel mit Südwestern nordöstlicher Schiffer eingereiht. Barock, Gotik, Empire, Antike, Biedermeier, Landsknechtszeit und Rokoko sind durch keine zeitlichen Intervalle getrennt, Bersaglieri und Eskimos sind einander nahe gerückt. Nord- und südliches Gelände. In den gläsernen Vitrinen liegen Medaillen, Orden, Lorbeerkränze, Königskronen, Zepter, Reichsapfel, Dokumente und Räucherfässchen zur Schau. In der Wäscherei wird eben die Toga eines Auguren mit dem modernsten Dampfapparat behandelt, um dann elektrisch gebügelt zu werden. In der Schreinerei zimmert man eine Kiste, die noch heute mit einer Schwadronsausrüstung der Schillschen Husaren als Eilgut nach Potsdam abzugehen hat. Jetzt kann man noch Trikots für Festzüge und Theater und für plastische Marmorposen versenden. Da feit sie fein nix. Im Fasching jedoch braucht man die Riesenbestände selbst und das Personal muss verdreifacht werden. An süddeutschen Theatern gibt es im Karneval keine klassischen Stücke. Vis Major. Wirr verlässt man das Haus. In der elektrischen sitzt ein Münchner Mädel, mit bierbraunem Haar und verträumten Augen. Vielleicht denkt es an einen Balparé, der vergangen ist, und an den silbernen Ritter Lohengrin, der so zärtlich zu umfangen wusste und dann verschwand. Auf seinem Schwan nach Monsalvatsch selbstverständlich. Die kleine Münchnerin weiß es nicht, und will es gar nicht wissen, dass der edle Ritter längst wieder in der Kaufunger Straße Mandeln und Rosinen verkauft, während sein leuchtender Silberpanzer unter dem übrigen Mummenschanz da drüben in der Anstalt hängt. Ende von Abschnitt 46.